Fleming, wie werde ich sie los, die Geister, die ich rief? Vor dieser Frage steht in diesen Tagen die Freie Demokratische Partei mit ihrem jungen Vorsitzenden Guido Westerwelle. Er will den seit Wochen andauernden Antisemitismusstreit und die damit zusammenhängenden innerparteilichen Auseinandersetzungen beenden. Nun also die Schlussstrichdebatte. Annette Riedel berichtet. Er will die Debatte um Möllemanns antisemitische Einlassungen nun unbedingt vom Tisch haben, nachdem das Thema heute erneut die Diskussionen der FDP-Führungsgremien bestimmte. Es war eine Debatte mit großem Ernst, durchaus auch Temperament, aber unterm Strich wirklich geprägt von Sachlichkeit und dem Bemühen, dass ein Schlussstrich unter die Debatte gezogen wird. Aus jedem Wort von FDP-Chef Westerwelle, vor allem aus den vielen, vielen Worten zu anderen Themen als der Möllemann-Debatte, ist herauszuhören, dass er jetzt ab sofort wieder zur politischen Sacharbeit zurück will, dass er wieder Angreifer und nicht mehr Selbstverteidiger sein will. Es soll von Ihnen niemand glauben oder auch nur annehmen. Da sei diese Debatte, vor allen Dingen auch die Fehler der Debatte, seien gewissermaßen aus politischem Kalkül gemacht worden. Das ist nicht gerecht. Und es ist auch ein unfairer Vorwurf und auch eine unfaire Unterstellung. Etwaige Sanktionen oder Ultimaten für seinen Vize Möllemann waren offenbar bei den Beratungen der FDP-Spitze, die Westerwelle als sehr anstrengend umschrieb, kein Thema. Auch wurde Möllemann, wie es scheint, von den Führungsgremien nicht ausdrücklich aufgefordert, sich bei seinen altliberalen Parteifreunden Hambrücher, Baum und anderen für deren Verunglimpfung zu entschuldigen. Nur so viel vom Parteichef dazu. Der Umgang in unserer Partei muss vom Respekt, vom gegenseitigen Respekt getragen sein, auch wenn es gelegentlich mal temperamentvoll hergeht. Er freue sich nun auf das Gespräch mit Vertretern des Zentralrats der Juden unter Leitung des Vorsitzenden Spiegel, zu dem es morgen in der FDP-Zentrale in Berlin auf Wunsch Spiegels ohne Möllemann kommen wird. Er erhoffe sich davon viel Klärendes, so Westerwelle. Dass sein Wunsch auf einen Schlussstrich unter die ganze Antisemitismusdebatte im Zusammenhang mit Möllemann und somit auch mit der Partei, deren Vizevorsitzender er ist, dass dieser Wunsch eine schnelle Erfüllung finden könnte, darf bezweifelt werden. Denn schon sorgt ein neues Zitat aus dem Munde Möllemanns in der heutigen Ausgabe der Berliner Zeitung für Gesprächsstoff, das Außenminister Fischer vor einem Gespräch von Bündnisgrünen-Politikern mit Vertretern des Zentralrats der Juden am Nachmittag zitierte und kritisierte. Kein Christ und kein Moslem, wörtliches Zitat. In einer Position wie Friedmann würden eine solche Sendung im Fernsehen bekommen, Ende des Zitats. Diese persönlichen Angriffe auf Herrn Friedmann, die einen klaren Zusammenhang zu seinem Glauben herstellen, das darf so nicht stehen bleiben. Und ganz offensichtlich ist es so, dass hier die Dinge eben nicht geklärt sind, anders als Herr Westerwelle dieses behauptet hat. Der, auf seiner Pressekonferenz mit nämlichem Zeitungszitat konfrontiert, antwortet lapidar. Ich kenne diese Äußerungen nicht. Wenn das heute in der Berliner Zeitung steht, müssen sie auch von gestern sein. Die Meldung klingt wie in einem Hollywood-Drehbuch aufgeschrieben. Die USA haben einen Plan für einen Anschlag mit einer radioaktiven Bombe im eigenen Land vereitelt. Dies hat Justizminister John Ashcroft heute während eines Moskau-Besuchs mitgeteilt. Peter Lange in Washington. Das Ganze soll sich schon im Mai ereignet haben. Warum erfährt man es jetzt davon? Es gibt einen formalen Grund, Gerd Breker, und vermutlich einen politischen Grund, auf den wir noch zu sprechen kommen. Der formale Grund, Präsident Bush hat gestern entschieden, diesen Mann, der da verhaftet worden ist, zum Enemy Combatant zu erklären, also zu einem feindlichen Kämpfer. Es gab da eine gesetzliche Frist, bis zu der er sich äußern musste. Und das bedeutet nun für den Inhaftierten, er hat nicht die Rechte eines US-Bürgers, sondern die weitaus geringeren Rechte eines Kriegsgefangenen. Worum geht es? Es geht um einen Mann namens Abdullah Ahmad Jahir. Das ist der Name, den er führt. Der wurde als José Padilla geboren und hat die amerikanische Staatsbürgerschaft. Der ist, wie gesagt, im Mai von Pakistan aus nach Chicago geflogen und wurde dort auf dem O'Hare Airport festgenommen. Ihm wird jetzt vorgeworfen, einen Anschlag geplant zu haben mit einer Bombe, einer Dirty Bomb, wie das hier heißt. Das ist keine Atombombe im in Anführungszeichen klassischen Sinn, sondern es ist ein konventioneller Sprengsatz, dem aber radioaktives Material beigemischt werden sollte. Er soll in Pakistan von Al-Qaida-Leuten dazu ausgebildet worden sein. Und wie gesagt, der ist nun als Kriegsgefangener, hat den Status eines Kriegsgefangenen bekommen. Er unterliegt damit der Militärjustiz und nicht der zivilen Justiz und er ist auch schon in ein Militärgefängnis übergeführt worden, auf einen Marinestützpunkt in Charleston, South Carolina. Das Spannende daran, es ist ein Präzedenzfall. in der jüngeren Geschichte. Erstmals wird einem amerikanischen Staatsbürger die verfassungsmäßigen Rechte nicht zuerkannt. Das ist juristisch auch umstritten, denn die Regeln für Kriegsgefangene gelten im Prinzip nur für Ausländer. Aber die Regierung beruft sich da auf einen Fall von 1946, wo man das schon mal anders geregelt hat. Sie hatten uns noch versprochen, über die politischen Gründe dieses Falls zu sprechen. Es gibt da ein paar Merkwürdigkeiten. John Ashcroft, der Justizminister, sprach von einem wichtigen Schritt vorwärts im Kampf gegen den Terrorismus, der die Zusammenarbeit, die nun bessere Zusammenarbeit von FBI und CIA und anderen Institutionen dokumentiert. Auch FBI-Direktor Robert Mueller sprach vom Beispiel für die vorbeugende Arbeit, die man nun machen will. Er sagte aber auch, und deswegen muss man das Ganze vermutlich deutlich tiefer hängen, die Planung war noch nicht sehr weit gediehen. Das war noch im Diskussionsstadium. Und es gibt auch überhaupt keine konkrete Anklage gegen den Mann. Und hinzu kommt das eigenartige Timing dieser Mitteilung. John Ashcroft war zu diesem Zeitpunkt, wie Sie schon sagten, in Moskau. Und das war auch genau der Zeitpunkt, zu dem Präsident Bush und Ariel Sharon, der israelische Premierminister, zusammentrafen. Ein Thema, auf dem sich die US-Regierung, wie man weiß, auch schwer im Gelände bewegt. Und nach 4 Wochen mit Berichten über Fehler und Pannen der Sicherheitskräfte und angesichts dieser endlosen Debatte um Nahost, da liegt die Vermutung nicht so ferne, dass da so etwas wie eine Strategie oder Taktik der Regierung gibt, Gerd Bricker, dass man nämlich jetzt Erfolgsmeldungen um jeden Preis haben will. Wir werden die Geschichte weiterverfolgen. Unser Korrespondent in Washington, Peter Lange, war das.